wieder keine Kohle und ich brauch doch was zu saufen. Will mir ein Jäger gönnen und ne Schachtel Kippen kaufen. Meine Frau schreit mich an, was ich für ein Nazi bin. Ich sage, bleib mal locker, Arzt, wir bringen mehr Gewinn. Mit Löchern in den Socken, Stunden bei der Arge hocken. Nicht mit mir, könnt mir alle mal am Pimmel gucken. Träume von außerirdischen, hochintelligenten Wesen, die mit mir sorgenfrei durch die Galaxis besen. Wieder diese Briefe, Schufa und Zwangsausstreckung. Werfe mit den Mittelfinger, also geht in Deckung. Zu Haus lass ich keinen rein, denn ich hab einen Hund, der beißt. Mach wie die Tür auf, hör auf mit dem Scheiß. Mir im Leben und besorge mir eine Schafe. Also hör zu, was ich dir jetzt zu sagen habe. Bist du auch mal am dran und hast es jetzt erkannt? Schieb Maske auf und rein in die Bank. Ba-ba-ba-Banküberfall. Gib die Kohle, Digga. Ba-ba-ba-ba-Banküberfall. Ba-ba-ba-Banküberfall. Alles oder nichts, Digga. Ba-ba-ba-ba-Banküberfall. Ba-ba-ba-Banküberfall. Gib die Kohle, Digga. Ba-ba-ba-ba-Banküberfall. Ba-ba-ba-Banküberfall. Das Böse steckt im Ort und überall. Scheiße! Inkasso steht vor der Tür. Heute ist doch Zahltag, wo ist mein Bier? Ernie, ich trage immer noch die gleiche Hose und bumse immer noch die gleiche Dose. Laufe schnell zum Arbeitsamt und frage, wo das Geld hier steckt. Laber keine Scheiße, Penner, wie ich hab verpennt. Keine Kippen und ich zünde mir ne Zeitung an. Mit den Resten von den Aschenbecher, Mann. Meine Freundin erzählt mir, sie sei schwanger. Cool, noch ein Assi-Kind. Richtig Hammer, esse nur noch Fische aus dem Teich von meinen Nachbarn. Oh, mein Sohn kann es nachahmen, saufe jeden Tag, ficke jeden Tag. Ich bekomme Kinder, weil der Arzt hat versagt. Bist du auch mal am dran und hast es jetzt erkannt? Schieb Maske auf und rein in die Bank. Ba-ba-ba-Banküberfall. Gib die Kohle, Digga. Ba-ba-ba-ba-Banküberfall. Ba-ba-ba-Banküberfall. Alles oder nichts, Digga. Ba-ba-ba-ba-Banküberfall. Ba-ba-ba-Banküberfall. Gib die Kohle, Digga. Ba-ba-ba-ba-Banküberfall. Ba-ba-ba-Banküberfall. Das Böse steckt im Ort und überall.